Deutschlandradio Kultur. Politisches Feuilleton. Wer ist Populist? Und wenn ja, für wen? Jan Werner Müller über einen populären Vorwurf. Die ganze westliche Welt, so heißt es häufig, durchlebe eine Konfrontation zwischen dem Volk und den Eliten. Und tatsächlich scheint der Populist der Mann, manchmal auch die Frau, der Stunde zu sein. Der entsprechende Vorwurf zumindest ist allgegenwärtig. Doch nicht jede Form politischen Protests ist populistisch. Der inflationäre Gebrauch des Wortes Populismus versperrt den Blick auf politische Realitäten und dient oft auch dazu, unter der Hand bedenkenswerte Kritik zu delegitimieren. Aber wer ist nun wirklich ein Populist? Nicht jeder, der Eliten kritisiert. Es stimmt zwar, dass Populisten, wenn sie in der Opposition sind, stets mit folgender Gegenüberstellung operieren. Hier die korrupten Eliten, dort das moralisch unbefleckte, homogene Volk. Entscheidend aber ist, dass sie zudem behaupten, sie und nur sie repräsentierten das Volk. Die politischen Mitbewerber sind automatisch illegitim, weil Teil der korrupten Eliten, die sich angeblich nicht um das Volkswohl kümmerten. Weniger offensichtlich, wer den moralischen Alleinvertretungsanspruch der Populisten bestreitet, kann, aus Sicht der Populisten, gar nicht Teil des authentischen Volkes sein. Man denke an den türkischen Präsidenten Erdogan, der einmal Kritikern an ihm und seiner Partei entgegenschleuderte: Wir sind das Volk, wer seid ihr? Oder Donald Trump, der auf einer Wahlveranstaltung im Mai deklamierte: Das Einzige, was zählt, ist die Einigung des Volkes, the people. Und die anderen Leute, the other people, zählen einfach nicht. Dies zeigt, dass Populisten, anders als oft dargestellt, nicht gegen die repräsentative und damit für direkte Demokratie eintreten. Ihnen geht es gar nicht um mehr Partizipation seitens der Bürger. Sie meinen nur, dass es ein wahres Volk gebe, das oft mit dem bei Populisten so populären Ausdruck »schweigende Mehrheit« evoziert wird. Und dass dieses Volk derzeit die falschen Repräsentanten habe. Die Vorstellung ist naiv. Man müsste ja nur einmal laut sagen, dass beispielsweise Trump nicht gerade ein Paradebeispiel für den kleinen Mann ist. Oder dass Figuren wie Marine Le Pen und Geert Wilders lebenslange Berufspolitiker sind, um die Populisten damit zu diskreditieren. Denn deren Versprechen ist gar nicht, dass sie genau sind wie alle anderen. Es ist vielmehr die Idee, dass allein sie den wahren Volkswillen getreu umsetzen. Ist dies aber nicht ein echtes demokratisches Anliegen? Auf den ersten Blick scheint es den Populisten tatsächlich um die korrekte Darstellung eines kollektiven Willens zu gehen. Doch wollen sie gar keinen ergebnisoffenen Diskussionsprozess. Der Populist kennt den wahren Willen immer schon vorher, weil er sich direkt aus seiner Beschreibung des wahren Volkes ableitet. Es ist kein Zufall, dass beispielsweise amerikanische Populisten immer von Real Americans reden, was ja nichts anderes heißt, als dass nicht alle US-Staatsbürger echte Amerikaner sind. Der Populist legt somit dem von ihm aus allerlei symbolischen Versatzstücken zusammenfantasierten Volk etwas in den Mund. Und dann sagt er, so wie Trump auf dem Parteitag der Republikaner im Juli, er sei ja nur die Stimme des Volkes. Wer so verfährt, ist Populist. Wer beispielsweise die EU kritisiert, Handelsabkommen oder traditionelle Volksparteien, mag mit seiner Kritik recht haben oder auch nicht. Er ist auf jeden Fall nicht automatisch Populist. Nur die Populisten tun so, als gäbe es ein homogenes Volk, während viele Protestbewegungen und Parteien, man denke an Syriza oder Podemos, kein prinzipielles Problem mit dem Pluralismus unserer Gesellschaften haben. Pluralismus gegen Antipluralismus. Das ist heute der entscheidende Gegensatz. Nicht das eine wahre Volk gegen die Eliten.